Am nächsten Tag, in der Mittagspause, schrieb der Meister Eder ein paar Rechnungen heraus, wobei ihm der Pumuckl sehr neugierig zuguckte. Dann nahm der Schreinermeister die Zeitung und vertiefte sich in die Tagesneuigkeiten. Und weil er dabei einige recht erstaunliche Dinge las, murmelte er vor sich hin. Na sowas. Was die heutzutage alles machen. Was machen die denn heutzutage für ein... Also diese Weltraumgeschichten, man möcht's nicht glauben. Ich will auch Geschichten nicht glauben mögen. Lies mal vor. Das verstehst doch du nicht. Du hast gestern gesagt, du liest mir was vor, wenn es was zum Lesen aber gibt. Aber das interessiert dich ja gar nicht. Du darfst lesen und ich darf bloß lesen zuschauen. Ich will auch lesen. So, sag mir ganz schnell, wie man das macht, lesen. Nein, mit den Augen. Meine Augen lesen aber nicht. Naja, weil du die Buchstaben nicht kennst. Buchstaben? Was ein Buch ist, das weiß ich ja. Aber was ist eigentlich ein Stabe? Also sowas, na. Ich will Staben lernen. Buchstaben und Zeitungsstaben und alle Staben, die es gibt. Pumuckl, wenn du Buchstaben kennst, verstehst noch lang nichts, was da drin steht. Glaub mir's. Wenn du es verstehst, dann verstehe ich es auch, weil nämlich Kobolde kein bisschen dümmer sind als Menschen. Jawohl. Und jetzt will ich einen Buchstaben kennenlernen. Also von mir aus. Das alles, was auf der Seite da siehst, das sind Buchstaben. Die sind alles Buchstaben? Ja, zum Beispiel das da, das ist ein A. Aha. Und das da, das ist ein B. Und was heißt das? A heißt A und B heißt B. Ah, und immer wenn so ein Buchstabe dasteht, muss man A lesen. Mhm. Und wenn so einer dasteht, muss man B. Nein, beim B darfst du nur B sagen. Ach so. Ja, und jetzt suchst du mal alle A und alle B auf der Zeitungsseite da. Ja, und darf ich die dann alle auch laut vorlesen? Ja, freilich, da bist du jetzt eine Zeit lang beschäftigt. Ja. A. A. B. B. B. A. B. A. A. A. B. B. B. A. B. B. B. A. B. B. A. B. B. A. A. A. Ja, ist das ist ja langweilig und ist ja kein bisschen was zum Zit machen. Ja, so schnell geht das nicht. Wo steht eigentlich das Zit? Nirgends. Und warum nicht? Ja, weil das kein Buchstabe ist, sondern nur mit der Zunge so geschnalzt. Und warum gibt es keine Zungenschnalzbuchstaben? Ja, weil sowas in einem Wort nicht vorkommt. Und die Buchstaben, die dastehen, geben ja lauter Wörter. Schau immer, das zusammen ist ein Wort. Ui, da gibt's ja ganz lange Wörter. Mhm. Was heißt denn dieses lange Wort da? Das da? Ja. Bundestagsdebatte. Oh, schön. Ja, da schau, das B-A, das Ba, davon das kannst du ja lesen. Ne? Ba. Ba. Ja, das kann ich lesen. Ui, ich kann Ba lesen. Ja. Und was heißt dieses Wort hier? Das da, Richtlinien. Das kann ich aber nicht lesen. Ja, da sind drei I drin. Das da und das und das. Das sind I. Ja, das sind I. I, I, I, I, A, A, Ba, Ba. Oh, ich war weiter Buchstaben. Nein, sonst wird's zu viel. I, A, Ba, Ba. Nein, außerdem mache ich mir jetzt ein Rührei. Nein, wir wollen lieber Zeitungen lesen. Also die Bundesnachmittagsrabatte. Zit. Also sowas. Zit. Du darfst jetzt kein Rührei machen. Ja, verhungern werde ich wegen dir. Du kannst dich ja inzwischen beschäftigen. Schau, du kannst versuchen, ein paar Buchstaben abzuschreiben. Das sind ja so viele Buchstaben. Warte, pass auf, ich schreibe dir jetzt einen Satz auf. Einen leichten, in dem ein I und ein A und ein B drin vorkommt. Zum Beispiel, ich bin brav. Da sind zwei I und ein B und ein A drin. Das ist ein guter und ein leichter Satz. Ja, und das ist ja auch ein ganz, ganz wahrer Satz. Ja, wenn du den schreiben kannst. Dann ist er sogar wahr, ja. Ui, wie wahr der wird. Ich werde den überall hinschreiben. Du untersteh dich. Doch, bloß auf das Papier, da wird geschrieben. Wenn du das ganz vollgeschrieben hast, reden wir weiter. Aber verschmier mir ja nicht meine Sachen da, gell? Ich schmiere nicht. Ich schreibe. Ich bin ein Schreibekobold. Jawohl. Ich bin ein Ich-bin-brav-Schreibe-Ober-Klabauter. Kobold. Ja. Jawohl. Und schon machte sich der Pumuckl an die Arbeit. Den Bleistift hielt er wie einen Besenstiel und die Buchstaben sahen aus, als wären sie selbst kleine Kobolde. Aber mit etwas Fantasie konnte man durchaus den Satz »Ich bin brav« herauslesen. Der Meister Eder war recht zufrieden mit dem Pumuckl. Also, wenn du so weitermachst, kannst du vielleicht doch es schreiben lernen. Jeden Tag einen anderen Satz und mit der Zeit werden das vielleicht... Jeden Tag zwei andere Sätze. Ich will noch einen Satz schreiben. Einen, der genauso schön und wahr ist wie der hier, der dieser Ich-bin-brav-Satz. Mhm. Genauso schön und wahr. Ja, ich weiß einen schönen, genauso wahren Satz. Ja, und? Der heißt, ich will Schokolade haben. Ja, Schokolade. Schokolade ist viel zu lang und zu schwer. Ja, aber süß. Schon. Aber nehmen wir doch lieber was Kürzeres. Kürzere Schokolade? Ja, nein, einen anderen Satz. Pass auf, ich will Bier zum Beispiel. Da sind gleich drei I drin. Ja, ich will aber gar kein Bier mit drei I drin, sondern ich will Bier mit Bier drin. Nein, in Bier ist bloß ein I. Die anderen zwei sind ich bin. Verstehst du das? Nein, wie kriege ich denn das I aus dem Bier wieder raus? Ja, dann ist auch egal. Ich gehe jetzt in die Küche und mach das Essen. Und du kannst dich da beschäftigen. Du kannst die Rückseite von dem Papier noch ganz vollschreiben. Ja, also da schreibe ich jetzt die Vorderseite voller brav und die Rückseite schreibe ich voller Bier. Und wenn man brav schreibt, dann wird man brav. Und wenn man Bier schreibt, dann wird man durstig. Ja, das ist eigentlich komisch. Bis jetzt habe ich immer gedacht, dass man Bier bloß trinken kann. Und jetzt plötzlich kann man Bier auch noch schreiben. Also, das ist ja wirklich sehr seltsam. Der Pumuckl hatte die zweite Seite schnell vollgeschrieben, weil er die Buchstaben immer noch größer und größer machte. Er musste sich nach einem neuen Papier umsehen. Da sah er die Rechnungen vom Meister Eder liegen. Sie hatten eine leere Rückseite. Oh, da darf ich ganz sicher draufschreiben. Auf der Vorderseite Meister Eder und auf der Rückseite der Pumuckl mit Rückseitenbier. Ich... will Bier. Oh, wie geht's denn mit dem Schreiben? Verfein geht es. Schau mal hier. Alles geschrieben hier ja, von mir. Um Himmels ja. Willen, das ist ja meine Rechnung. Jetzt darf ich es noch einmal schreiben. Warum? Ja, das kriegt doch ein Kunde, was der sich denken täte. Der täte sich denken, dass ich ein Bier will. Pumuckl, du darfst nie was auf meine Briefe schreiben. Schade, das ist schade. Dann schreibe ich es eben da drauf. Nein, das sind meine Kuverts. Da muss ich den Brief reinstecken. Ich will aber auch was für ins Kuvert stecken schreiben. Ich schreibe dir was für ins Kuvert. Pumuckl, das braucht's doch nicht. Ein Kuvert braucht man nur, wenn man fremden Leuten was schreibt. Weißt du, wenn man es in einen Briefkasten steckt und wenn es niemand anderer lesen soll als der, den es angeht. Ja, wenn ich dir aber was schreibe, was niemand anders als dich was angeht und wenn ich es dann in unseren Briefkasten stecke... Aber schau, Pumuckl, es ist doch gar niemand anderer da als du und ich. Du kannst mir doch nicht schreiben, was für dich ein Geheimnis bleiben soll, oder? Oh, es gibt große Geheimnissätze. Oh, ich werde schon einen Satz finden, den nicht mal ich lesen darf. Ja, jawohl. Da bin ich aber neugierig. Also ich gehe jetzt wieder an meine Arbeit. Kannst mir deinen Satz ja nachher runter in die Werkstatt bringen. Aber gell, ohne Kuvert, bittchen. Der Meister Eder ist in seine Werkstatt gegangen und der Pumuckl saß da und dachte nach. Einen richtigen Brief im Briefumschlag zu schreiben, erschien ihm mit einem Mal das Interessanteste, was es gibt. Doch leider fiel ihm kein Satz ein. Da sah er die Zeitung. Da stehen so viele Worte und so viele Sätze und so viele Geheimnisse. Nur der Pumuckl, der weiß keinen Satz. Keinen Satz weiß der. Das ist sehr dumm. Aber wenn... Der Pumuckl ist gar nicht so dumm, sondern der ist entsetzlich schlau. Wenn ich einfach einen Zeitungssatz abschreibe, dann ist das ein Geheimnissatz, der mich nichts angeht. Und dann darf ich ihn in ein Kuvert tun und in den Briefkasten werfen. Und so fing der Pumuckl mit Feuereifer an, ein kurzes Wort aus der Zeitung abzumalen. Und noch ein kurzes Wort. Und dann rannte er damit voller Stolz zum Meister Eder. Ich habe einen feinen Briefsatz. Ich habe einen Kuvertsatz. Geheimnissatz. Schau mal hier. Sehr schön, ja. Nur? Nur? Nur, der ist so geheimnisvoll, dass nicht einmal ich ihn verstehe. Wieso? Vier heißt es ja, da. Ja, ja. Und kalt heißt es da. Vier, ja. Ja, vier kalt. Oh, und mich friert gleich, so kalt ist das. Und vier, vier ist eine Zahl. Ja. Alle Zahlen sind große, große Geheimnisse. Ja. Vier ist 404.014 Geheimnis. Ja, das muss schnell in ein Kuvert und dann muss es ganz schnell in einem Briefkasten. Komm, Miras. Du darfst nicht seufzen, du musst dich freuen. Ja, das ist ein bisschen viel verlangt, aber tu's. Dann hab ich mehr Ruhe. Das ist überhaupt nicht viel verlangt. Und ich will dir auch nicht schreiben, damit du deine Ruhe hast, sondern damit du einen Geheimnisbrief vom Pumuckl hast. Ja, ist schon recht. Aber bitte, bitte schön, bitte schön. Wenn du dich nicht freuen willst, dann bleib eben ungefreut und ungeneugierig. Und ich werde dir nie mehr werde ich dir schreiben. Der Pumuckl war recht enttäuscht. Er trottete wieder hinauf in die Wohnung und wollte am liebsten die ganze Zeitung und alles Papier zerreißen. Aber es kam ihm vorher noch eine andere Idee. Wenn der Meister Eder keinen Brief haben will und kein schönes Kalt und keinen schönen Vier, dann soll er es auch nicht haben. Es gibt ja noch mehrere Menschen hier, sogar sehr viele mehrere Menschen. Und alle haben Briefkästen und alle können lesen und allen, ui, und allen kann ich jetzt schreiben. Das gibt eine große Freude überall. Ich werde der erste in Kuvert-Schreibe-Klabauter von der ganzen Welt. Und so kam es, dass der Zettel mit den krakeligen zwei Wörtern vier und kalt in einen Briefumschlag gestopft wurde und dieser Brief wie vom Wind getragen ins Vorderhaus wanderte und dort im erstbesten Briefkasten landete. Es war der Briefkasten der Hausmeisterin. Unter dem Briefkasten aber setzte sich der Pumuckl und wartete. Und es dauerte auch tatsächlich nicht lange, da kam die Hausmeisterin und sah den Brief. Sie öffnete ihn und dann gab sie jenen Laut von sich, der den Pumuckl besonders glücklich machte. So was? Was soll jetzt das? Vier kalt? Verstehe ich nicht. Sieht aus wie von einem Kind. Das war das gleiche Zungenschnalzen, wie es der Meister Eder beim Zeitungslesen von sich gibt. Der Pumuckl fand das so großartig, dass ihn das auf der Stelle zu neuen Taten anregte. Er rannte zurück und begann sofort, andere Wörter aus der Zeitung abzumalen. Die Wörter, die der Pumuckl abschrieb, hatten natürlich wieder keinen rechten Sinn. Das erste hieß nämlich heute und das zweite bunt. Und dieses heute bunt wanderte wieder in ein Kuvert und das Kuvert wieder zu der Hausmeisterin. Die hörte diesmal mit gar nicht mehr auf. So musste sie sich wundern. Der Pumuckl hörte es mit Entzücken. Was er nicht mehr hörte, war das, was die Hausmeisterin im Lebensmittelgeschäft erzählte, als sie für das Abendessen zwei Flaschen Bier holte. Also was sagen Sie jetzt dazu? Kriege ich doch heute zwei solche Fetzen. Auf dem einen steht vier kalt und auf dem anderen heute bunt. Schauen Sie sich das an. Was sagen Sie dazu? Ach, das war irgendein Kind. Ja, das habe ich mir zuerst auch gedacht. Aber das sind ja Zeitungsdruckbuchstaben, die lernen die doch noch gar nicht in der Schule. Ausgerechnet heute ist mein Mann nicht da. Der kommt erst abends. Vielleicht heißt vier kalt, dass mich jemand um 4 Uhr kalt machen will. Also ich glaube, es ist am besten, ich gehe gleich zur Polizei. Ach wo, das ist wirklich bloß ein Kindergekritzel. Ja, aber warum krieg grad ich das? Weil Sie parterre wohnen. Alles wird immer in Parterre-Briefkästen geworfen. Ja, kann ja sein, dass es harmlos ist. Kann aber auch sein, dass es nicht harmlos ist. Sie werden sehen, es ist harmlos. Sie werden nichts mehr weiter davon hören. Da hat sich die Lebensmittelhändlerin allerdings geirrt. Der Pumuckl hatte mit der Briefschreiberei ein viel zu schönes Spiel entdeckt, als dass er damit wieder hätte aufhören wollen. Er machte sich gleich an den nächsten Brief. Diesmal malte er zuerst das Wort Bier, weil das schon ganz schnell ging, und dann nochmal das Wort Vier, weil da ja bloß der erste Buchstabe anders war. Und dann blätterte er eifrig in der Zeitung. Und wie es der unglückliche Zufall will, geriet der Pumuckl in den Polizeibericht und schrieb, weil es so einfach und kurz war, ausgerechnet das Wort Tod ab. Und der Brief Bier, Vier, Tod wanderte wieder in den Hausmeisterbriefkasten. Könnt ihr euch vorstellen, wie das auf die Hausmeisterin wirkte? Sie wurde bleich und zitterte am ganzen Leib. Dann rannte sie, als würde die Wohnung hinter ihr brennen, ins Lebensmittelgeschäft. Da schauen Sie. Was sagen Sie jetzt? Ich bin ganz auseinander. Gott, was tue ich nur? Wir vier tot. Was ich vorhin gesagt habe. Da, um 4 Uhr soll ich tot sein. Ja, aber warum? Warum Bier? Ja, das weiß ich auch nicht. Bier! Vorhin habe ich doch Bier geholt bei Ihnen. Um Gottes Willen, ja. Vielleicht will mich einer mit einer Bierflasche totschlagen. Ja, also ich bleib bei Ihnen im Laden sitzen den ganzen Nachmittag. Ich rühre mich nicht weg. Ja, wenn mein Mann da wäre. Ja, mein Mann wäre schon gut. Sie, ich habe eine Idee. Ja? Gehen Sie doch zum Herrn E. dahinter. Der hilft Ihnen bestimmt. Der fürcht sich vor keinem Buben. Und Kraft hat er auch. Der Herr Eder, da haben's recht. Und von seiner Werkstatt aus kann man meine Wohnung ja auch gut beobachten. Und Holzscheitel hat der Herr Eder auch genug, um demjenigen einen Denkzettel zu verpassen. Derjenige aber, der einen Denkzettel verpasst bekommen sollte, war bereits dabei, den nächsten Brief zu schreiben, nachdem er höchst verwundert die Hausmeisterin hatte davonrennen sehen. Das Abmalen der Buchstaben aus der Zeitung begann ihn allerdings schon ein bisschen zu langweilen. Er kritzelte schon ziemlich schlampig die paar Wörter hin, die er nun schon konnte. Bier, Vier und Tod. Nur das in das Kuvert stecken machte ihm noch den gleichen Spaß. Und selbstverständlich auch das in den Briefkasten werfen. Doch als er diesmal mit dem Kuvert in der Hand hinauslaufen wollte, kam gerade der Meister Eder dazu. Halt, Pumuckl! Wohin denn ganz eilig? Was hast du denn da in der Hand? Ach, ich hab hier bloß ein bisschen ein Kuvert genommen. Ach so, ja. Krieg ich jetzt meinen Brief? Nein, du bekommst keinen Brief, so. Weil du geseufzt hast und weil du überhaupt keinen Brief willst, sondern bloß immer deine dumme Ruhe. Mhm. Ja, und wer kriegt denn den Brief dann? Oh, jemand, der zit macht und ganz große Augen macht. Also, das mit den großen Augen, das weiß ich nicht, ob ich das schaffe, aber... Machen, das kann ich schon, wenn ich lese, dass du brav bist oder dass du Bier willst. Das habe ich ja gar nicht geschrieben. Ich habe ja was ganz anderes geschrieben. Jawohl, große Geheimniswörter aus großer Zeitung. Aha, ja, und die darf ich nicht lesen. Ich will ja den Brief in den Briefkasten werfen. Ja, wirf ihn halt da rein, ich hole ihn dann schon raus. Ja, und? Und du liest mir dann auch vor, was ich geschrieben habe und du läufst nicht davon. Ja, warum soll ich denn davonlaufen? Das weiß ich nicht. Ich werf's jetzt mal rein, ja? Ja, gut machst es. So, und ich hole ihn jetzt raus. So, und jetzt vorlesen. Bier, Tod, Vier. Wie kommst du denn auf das Wort Tod? Ach, das Wort, das heißt Tod? Ja. Ui. Und ich hab gedacht, dass das ein lustiges Wort ist. Und dabei ist es so ein trauriges, dass ich das nicht mal hören mag. Ja. Sie müssen mir helfen. Ja, schauen Sie, was ich da für Drohbrief gekriegt habe. Um 4 Uhr will mich jemand umbringen. Bitte schön, Sie haben mehr Kraft. Ja, also jetzt einmal langsam. Wer will Sie? Bitte helfen Sie mir, Herr Eder. Sie haben ja auch so einen Zettel in der Hand. Ganz den gleichen. Mhm. Und zeigen Sie her. Ja, Bier, Vier, Tod steht auch drauf. Ein Irrer geht um, nichts anders. Ja, aber Frau Steiner... Jetzt beruhigen Sie sich doch. Ich bin ja froh, dass wenigstens nicht ich allein umgebracht werden soll. Ja, aber wer will uns denn umbringen? Da lesen's doch. Ja, heute bunt, das heißt, dass heute noch bunt zugeht. Mhm. Und da Vier kalt, das heißt, dass er um 4 jemand kalt macht. Und da Vier tot, na, das können Sie sich doch selber ausrechnen. Um 4 ja. Soll das alles passieren. Aber wahrscheinlich mit einer Bierflasche. Das darf ja nicht sein. Na, sowas. Ja, wenn Sie wüssten. Na, sowas. Naja, ich verstehe Sie gut. Sie müssen ja sowas denken. Die Wörter sind ja wirklich in dem Zusammenhang saudumm. Ja, wissen Sie, wer es geschrieben hat? Freilich. Ich kann Sie ganz beruhigen. Derjenige ist so klein, dass er nicht einmal eine Bierflasche heben kann. Ganz zu schweigen von damit zuschlagen. Wenn der jemand was antut, dann nicht mehr, als dass er was runterschmeißt oder was versteckt. Also, Sie können sich beruhigen. Also doch ein Kind. Ja, er hat sich so brav beschäftigt und ich habe so schön arbeiten können dabei, dass es in Ihrem Briefkasten steckt. Das habe ich nicht gewusst. Ja, aber wie kommt er gerade auf solche Wörter? Ja, die hat er aus der Zeitung abgemalt. Nur das Wort Bier, das habe ich ihm gezeigt, weil er so gern trinkt. Ach so. Also, da müssen Sie vielmals entschuldigen. Na ja, so ist jedenfalls besser. Dann kann ich ja jetzt wieder beruhigt heimgehen. Ganz und gar beruhigt. Ja, und wenn ich wieder so einen Brief kriege, da weiß ich jedenfalls, woher. Ja. Juhua! Gar nicht weiß sie, woher er kommt und kein bisschen was weiß sie. Und sie kriegt auch keinen Brief mehr. So dumme Sachen habe ich ja überhaupt nicht geschrieben, wie sie gesagt hat. Ja, geschrieben hast schon was, dass man so hat auffassen können. Weißt, Pumuckl, das mit dem Schreiben, das ist eine heikle Sache. Da gibt's leicht Missverständnisse, weil sich oft der andere was denkt, was man gar nicht gemeint hat. Da musst noch viel und lang lernen. Ui, wie viel und lang denn? Ja, jahrelang. Ui, das ist aber sehr lang. Ja. Weißt du was? Ich lerne lieber zuhören. Ja. Das ist ja viel einfacher. Doch, du liest und ich höre zu. Und du schreibst und ich werfe es in den Briefkasten. Und du schreinerst und ich dichte. Und aus ist die Geschichte. Ui, das reimt sich. Und was sich reimt, ist immer gut. Nicht wahr? Ja, damit war die Geschichte wirklich aus. Es hätte uns alle ja auch sehr gewundert, wenn der Kobold hätte plötzlich lesen und schreiben können. Nur eines ist ihm geblieben. Das Wörtchen brav kann er immer noch schreiben. Und das ist gut, denn bisweilen ist es für ihn leichter, brav zu schreiben, als brav zu sein.